Ja, vielen Dank für die Begrüßung, für die Einladung. Wie gesagt, mein Name ist Ulf Petersen. Ich bin in dieser Kampagne Tatort Kurdistan, die es seit 2009 gibt, engagiert und bei der Kölner Gruppe Kein Mensch ist illegal. Kennt ihr vielleicht, ist so ein Netzwerk und da gibt es in Köln eine Gruppe, in der ich mitarbeite. Ja, und ich war mit drei Freunden zusammen unterwegs an dem Grenzgebiet zu der umkämpften Stadt Kobani. Ich gehe von so einem informierten Publikum hier aus, dass ihr, also ich gehe davon aus, dass ihr euch selbst mit der Lage beschäftigt habt, grob informiert seid und würde daran jetzt ansetzen mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben und den Beobachtungen. Es hat die Form von einem politischen Reisebericht und dann gibt es noch so einige Punkte auch schon zur Diskussion über die Frage, was passiert eigentlich in Rojava, was ist die Bedeutung dieser Rojava-Revolution, von der auch gesprochen wird, über die auch gerade recht viel diskutiert wird unter linksorientierten Menschen in Deutschland, aber auch international. Ja, diese Reise ins Grenzgebiet, das setzt fort eine längere Phase seit 2006, in der ich und andere Freunde auch recht intensiv gereist sind. Ich eigentlich nur in dem kurdischen Gebiet der Türkei, im Südosten der Türkei, nicht in den anderen Teilen Kurdistans. Und parallel dazu haben wir auch, also eine Reihe von deutschstämmigen Linken, versucht, enger zusammenzuarbeiten mit Leuten, die sich positiv auf die PKK beziehen oder selbst zur kurdischen Bevölkerung in Deutschland gehören, da politisch aktiv sind. Direkt zum Einstieg dieses Foto. Das ist ein kleines Dorf direkt an der Grenze nach Kobani. Kobani liegt ja direkt an der türkisch-syrischen Grenze. Es gibt keinen Grenzzaun, sondern die Grenze wird markiert durch eine Bahnlinie. Das ist die Trasse der alten Bagdad-Bahn von Anfang letzten Jahrhunderts. Und in den Dörfern direkt an der Grenze gibt es Solidaritätsmahnwachen. Seit dem Beginn dieses Krieges, vor inzwischen, ich glaube, 75 oder auch fast 80 Tage läuft der Kampf um Kobani. Diese Mahnwachen hatten zu Anfang die Funktion, auch den freien Grenzverkehr der Leute vom Islamischen Staat aufzuhalten. Es wurden unbewaffnet Autokontrollen durchgeführt. Es wurde ein 30 Kilometer breiter Streifen an der Grenze zu Kobani mit solchen zivilen Widerstandsaktionen versucht zu kontrollieren. Das ist dann durch die Aktionen des türkischen Staates, der türkischen Armee, sehr stark eingeschränkt worden. Die meisten Grenzdörfer wurden geräumt und es gibt noch wenige Dörfer, in denen diese Mahnwachen möglich sind. Und in einem dieser Dörfer sind wir direkt angekommen. Am 19. Oktober kamen wir in dieses Grenzgebiet und das sind hier Teilnehmerinnen, Teilnehmer von der Mahnwache mit der Fahne, also einer Fahne der in Deutschland ja verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans, PKK. Ja, zur Einordnung, damit alle so ein bisschen das nochmal im Kopf haben, würde ich mal diese Karte auflegen. Das ist alles so, ist gut sichtbar, ne, auf der Leinwand. Einfach mal zur Orientierung, das ist jetzt kein Vortrag über die Geschichte des Freiheitskampfes der Kurden und die Problematik der sogenannten kurdischen Frage. Aber diese Grafik mit den Zahlen zu den kurdischen Bevölkerungsanteilen in der Türkei, im Iran, im Irak und in Syrien macht die Problematik direkt sichtbar einer Bevölkerung, oder eines Volkes, wie man sagen kann, das eben als Folge einer imperialistischen oder auch kolonialen Ordnung des Mittleren Ostens nach dem Ersten Weltkrieg aufgeteilt wurde auf neu entstandene Staaten. Und auf dieser Karte kann man auch sehen, dieses Autonomiegebiet der Kurden im Nordirak, das ja seit der Besatzung des Iraks durch die USA 2003 und den Sturz des Regimes von Saddam Hussein, hat es quasi eine eigene Staatlichkeit bekommen. Es ist wie ein eigener Staat mit einer eigenen Armee, mit dem Peschmerga und auch mit umstrittenen Ölvorkommen. Das sind die 7 oder 8 größten Ölvorkommen der Welt, also sehr bedeutungsvoll und jetzt so ganz aktuell, habt ihr vielleicht gelesen, ich glaube vorvorgestern war Wladimir Putin in Ankara, hat sich mit Tayyip Erdogan getroffen und da wurde sehr konkret darüber beraten, über eine Pipeline-Strecke, um Öl- und Gastransport rüber nach Russland zu ermöglichen, als Ablösung von gescheiterten Pipeline-Projekten, die mehr Richtung Westen gingen. Und das nur so als Hinweis auf die Lage, die wir gerade haben im Mittleren Osten, aber auch weltweit, dass es jederzeit ganz verrückte und auch überraschende Neuverbindungen geben kann und neue Koalitionen. Weil es ist ja bekannt, Russland unter Putin ist treuer Verbündeter von dem Assad-Regime in Syrien, während ja Erdogan und die AKP in der Türkei eigentlich angetreten waren, den Stellensturz Assads herbeizuführen, koste es, was es wolle und egal mit wem, also auch mit den Kräften des Islamischen Staates. Und trotzdem eben dieses Treffen, Gespräche über Ölhandel und so weiter, das hat jetzt letzten Tage stattgefunden. Ja, das so als Karte oder auch, kann man ja mitnehmen nachher auch für Fragen oder um noch Punkte zu vertiefen. Dann diese Lage, wir sind ja am 19. Oktober ins Grenzgebiet gekommen und diese Karte macht so ja ein bisschen deutlich, was im Augenblick die Problematik ist. Wir haben die umkämpfte Stadt Kobani mit dem gleichnamigen Kanton, das sind so 300, 400 sehr kleine Dörfer. Muss man mal anhalten. Und umschlossen ist es von diesem Gebiet, das der Islamische Staat kontrolliert. Kontrolle heißt immer, es sind ja wenige große Straßen, die sind kontrolliert, die Verkehrswege. Es gibt natürlich keine flächendeckende Bewirtschaftung dieses Gebietes oder flächendeckenden Staat, auch wenn es Islamischer Staat heißt. Richtige Staatlichkeit gibt es in den Städten, die der Islamische Staat regiert. Das ist Raqqa, letztes Jahr im Sommer vom Islamischen Staat übernommen, nachdem schon vorher die Al-Qaida-Kräfte in Syrien Raqqa erobert hatten. Und dann natürlich Mosul. Mosul wurde ja Anfang Juni vom Islamischen Staat eingenommen. Und diese beiden, das sind ja Großstädte mit 500.000, 600.000 Einwohnern oder so. Das sind eigentlich die beiden Städte, wo dann der Islamische Staat wirklich auch Staat macht. Das ist ja bekannt, dass sie da eben auch wirklich ja so das öffentliche Leben organisieren, dafür sorgen, dass irgendeine Art von Ordnung herrscht, im Guten wie im Schlechten. Wir können hier auch erkennen, die drei Kantone. Kantone ist die Begrifflichkeit, die Freunde selbst gewählt haben, aus denen dieses Rojava besteht. Rojava ist einfach in Kurdisch, in Kurmanji, das Wort für der Westen, also die kurdische Bezeichnung für den westlichen Teil des kurdischen Siedlungsgebietes. Östlich ist dann Iran, Südkurdistan ist der Teil, der im Nordirak liegt und Nordkurdistan bezeichnet eben das kurdische Gebiet in der Türkei, die Rojava-Kantone. Wir sind am 19. Oktober gekommen und es war so, ich bin da hingefahren, ich habe bisher keine Reisen gemacht in die Nähe eines Krieges oder in irgendeinem Gebiet, wo ein Konflikt so aktuell, so schlimm stattfindet. Und es gab in der Vorwoche des 19. Oktober sehr optimistische Berichte von den Selbstverteidigungskräften in Kobani. Es wurde der Eindruck erweckt, dass man die Stadt jetzt gerade freikämpft. Und ich hatte mich sehr gefreut, dass ich jetzt gerade hinkomme in einer Zeit, wo wir vielleicht erleben können, wie die Stadt befreit wird, wie der Islamische Staat zurückgeschlagen wird. Und direkt am Tag der Ankunft haben wir gemerkt, das stimmte nicht. Diese Meldungen von der Kommandantur der Selbstverteidigungskräfte, die waren aus irgendwelchen taktischen Erwägungen heraus überoptimistisch. Und in Wirklichkeit kamen wir in eine Zeit dahin, wo die Kämpfe sehr schlimm eskaliert sind nochmal. Und wo wirklich jetzt von Seiten der Verteidigerinnen und Verteidiger von Kobani jeden Tag 5, 6 oder auch 12 oder auch mehr Leute gestorben sind im Kampf. Also sehr hohe Opfer gebracht wurden und in die Situation sind wir reingekommen. Und erst dann Ende Oktober, Anfang November, als wir wieder weggereist sind, war ja dieses Umschlagen ins Positive. Das fiel auch damit zusammen, dass Kobani so aus den Schlagzeilen erstmal raus ist der internationalen Medien. Und jetzt der Islamische Staat langsam zurückgedrängt wird. Und die militärische Lage erstmal in diesem Gebiet etwas günstiger aussieht für ja, unsere Leute dort. Sag ich mal. Gut, das war die Lage, in der wir angekommen sind. Dann zu dieser Entwicklung des Kampfes um Kobani. Wie gesagt, 75 oder 76 Tage jetzt der Krieg. Und seit Anfang des Krieges um Kobani war es eigentlich so, dass nicht nur die Türkei, sondern auch die USA, natürlich mit der Türkei verbündet im Rahmen der NATO, darauf gesetzt haben, dass Kobani sehr schnell fällt, dass der Islamische Staat Kobani erobert. Und man hatte sich, glaube ich, ausgerechnet, man könnte erstmal Kobani zerstören lassen und damit auch Rojava entscheidend schwächen. Damit wäre die kurdische Freiheitsbewegung geschwächt, also die PKK-Bewegung, nenne ich es mal, die ja in allen Teilen Kurdistans inzwischen ein wichtiger Faktor ist. Und das wäre ganz im Sinne der türkischen Politik und auch im Sinne von einer US-Strategie zur Beherrschung des Mittleren Ostens. Und Erdogan selbst, der türkische Regierungschef, hat praktisch jeden Tag das beschworen und gesagt, ja, morgen wird Kobani fallen. Das war immer die Propaganda. Das ist nur noch eine Frage von Tagen. Und wir finden das zwar sehr schlimm, aber das kommt. Und es ist dann aber so gelaufen, dass Kobani verteidigt werden konnte. Und dass auch das Vorrücken des Islamischen Staates bis an den Stadtrand, in die Stadt rein, hat nicht dazu geführt, dass die Stadt schnell eingenommen werden konnte. Und ein ganz wichtiger Faktor dabei, dass die Stadt dann militärisch verteidigt werden konnte, sind ja schon die Luftschläge der US-geführten Allianz, die gebildet wurde. Unter dem Motto Kampf gegen den Islamischen Staat. Das müsste man sich ja nochmal konkretisieren oder differenzieren, was damit gemeint ist. Aber diese Bombenschläge haben auch nach Angaben der Verteidigungskräfte von Kobani eine wichtige Rolle gespielt, den IS zu stoppen und dafür zu sorgen, dass deren schwere Waffen auch neutralisiert und alarmgelegt werden. Die Bombardierungen haben aber erst begonnen, nachdem der Islamische Staat in der Stadt Kobani angekommen war. Und es war wirklich so, die sind mit 40 Kampfpanzern, amerikanische Fabrikate, die erobert worden sind beim Fall von Mosul, sind die über flaches Land, das ist ja ganz flache Ebene hier oben in Nordsyrien, auf Kobani vorgerückt. Und bereits eine Woche, bevor die in der Stadt angekommen sind mit ihren 40 Panzern, haben ja diese Bombardierungen begonnen, der Allianz gegen den Islamischen Staat, wie es so schön hieß. Ihr wisst das vielleicht noch aus den Medien, ne? Plötzlich, jetzt wird der Krieg geführt gegen den Islamischen Staat. Es wurde nur überall gebombt, bloß eben nicht auf diese 40 Panzer. Und die Kurdinnen und Kurden selbst in Syrien haben gesagt, hier in Rojava, es war eher so, dass die Bombardierungen in Raqqa und ringsrum die Kräfte des Islamischen Staates eher noch Richtung der Stadt getrieben haben. Es wurde also ganz bewusst darauf verzichtet, diese 40 Panzer zu zerstören, als es sehr leicht möglich gewesen wäre. Dann, 6. Oktober, kam der Islamische Staat in die Stadt. Und als Reaktion auf dieses Eindringen in die Stadt gab es dann einen Aufstand der kurdischen Bevölkerung im Südosten der Türkei. Ich zeige dazu mal ein Foto. Das ist die Stadt Kızıltepe. Das ist so, das ist übrigens 200 Kilometer, ja, 150 Kilometer östlich von der Grenzregion zu Kobani. Und das ist ein Haus, das wurde während dieses Volksaufstandes in Brand gesetzt und zerstört. Wir waren etwas überrascht, wir liefen in der Stadt rum. Das war ja, also wir waren ja in der Stadt 22. Oktober oder so, der 23. Und der Aufstand war am 6., 7. Oktober im Wesentlichen. Wir haben dann so respektabel aussehende Männer gefragt, die auf der anderen Straßenseite rumstanden vor ihrem Geschäft. Und die haben ganz stolz erzählt, ja, das ist hier, das haben unsere Jugendlichen gemacht bei dem Aufstand damals. Das haben sie so als sehr positiv dargestellt und haben erklärt, das war das Gebäude, wo die Geschäfte sind und auch ein Büro von den Leuten der Hezbollah in der Türkei. Die Hezbollah, das heißt ja wirklich Partei Gottes, ist eine, ich sag mal, islamfaschistische Gruppierung, die in den 90ern sehr wichtig war für den Kampf gegen die PKK. Die ist jetzt wieder aktiv geworden und zwischen diesen Hezbollah-Kräften in der Türkei, auch ethnisch Kurden, aber eben reaktionär-islamfaschistisch. Und den Leuten von der PKK gab es auch heftige Kämpfe und eben auch sowas, dass Gebäude angegriffen wurden. Es wurde auch, sehr viele Schusswaffen eingesetzt. Insgesamt gab es 40 Todesopfer in diesen 2,5 Tagen des Aufstandes. Und es war eine ganz gefährliche Situation, wirklich am Rande eines Bürgerkrieges. Also im Grunde eine Situation, dass das, was in Syrien passiert, in die Türkei importiert wird. Diese Bürgerkriegsgefahr, dieses ethnische Sektierertum, dass dann Bevölkerungsgruppen gegeneinander kämpfen und dass das einfach zu nichts Gutem führt. Der Aufstand wurde beendet, auch nach einem Aufruf der kurdischen politischen Parteien in der Türkei. Der Aufstand hat aber einen gewaltigen politischen Druck ausgeübt. Das wurde sehr wahrgenommen, und zwar nicht nur in Ankara, sondern auch in Washington. Und Leute, die da gesprochen haben, so aus dem Vorstand der HDP, ist eine legale kurdische Partei, die haben erklärt, es gab dann Druck von den USA auf die Türkei und insgesamt so eine Neuorientierung und ein Akzeptieren, dass Kobani verteidigt werden wird. Und nach diesem Volksaufstand, direkt am Folgetag, 7.8., dann wurden diese Bombardierungen wirklich auch auf die Kräfte des IS in Kobani begonnen und waren dann wirklich hilfreich für die Verteidigung von Kobani. Aber man kann sagen, dass dieser sehr selbstständige und sehr gewaltsame Aufstand der PKK-Bewegung in der Türkei den Druck ausgeübt hat dafür, dass die USA mit ihrer Allianz dann Bomben geworfen haben, um die Kurden in Kobani zu unterstützen. Also eine sehr über Bande gespielte, seltsame Allianz, die da zustande gekommen ist. Ja, das als Beispiel für so die einfach Kompliziertheit der Entwicklung. Das kann ich natürlich nicht alles jetzt ausführen, aber als Hinweis, und wir können sicher auch gleich im Gespräch mit Fragen nochmal versuchen, das etwas zu verdichten, so das Verstehen, was eigentlich gerade dort passiert. Auf diese Frage der Bürgerkriegsgefahr in der Türkei und was dagegen gesetzt werden kann, da würde ich nochmal zurückkommen, wenn ich auch darüber spreche, was es mit der Rojava-Revolution auf sich hat und warum ich und auch viele andere linke Leute in Deutschland sich ja positiv auf Rojava beziehen. Aber ich würde jetzt einfach nochmal einige Fotos zeigen, daran ein bisschen was erklären, dann auch ein kleines Video einspielen, was etwas transportiert von der Atmosphäre, von dieser Lage da im Grenzgebiet. Ja, das ist das Grenzdorf Mesher, auf Kurdisch, türkischer Name ist Çaykara. Wir sind da hinter dem Haus, in dem wir geschlafen haben, bei einer Familie, die uns aufgenommen hat. Und das ist schon der Blick Richtung Grenze. Also die Stadt Kobani ist rechts, nicht im Bild. Und hinten kann man erahnen die Bahnlinie. Und hier oben diese Bäume, das ist schon ein Dorf, das der Islamische Staat kontrolliert, das er eingenommen hat. Also von hier bis hier sind es vielleicht 1,5 Kilometer. Zwischendurch sind teilweise Minenfelder. Und das ist eben so die Offenheit des Geländes und auch, was natürlich, also die Minenfelder sind jetzt nicht ganz flächendeckend, zeigt, dass da freies Land ist, wo auch dann Leute hin und her wechseln können zwischen Türkei und Rojava, also zwischen Türkei und Syrien. Und die Türkei unterstützt ja den freien Grenzverkehr der islamischen, der Kämpfe des Islamischen Staates und behindert den Grenzverkehr der kurdischen Kräfte. Aber auch die schmuggeln natürlich nachts dann Versorgungsgüter nach Kobani rein, Kämpfer gehen rüber in die Stadt. Es gibt ja auch doch viele Journalisten, die sich auch rüberschmuggeln lassen, aus der Stadt berichten. Ja, das ist der Blick von diesem Dorf, in dem wir dann 2 Tage erstmal waren, auf Kobani, das dann so flach hinten mit diesen Hügeln liegt. Der Kampf um diese Hügel, die sind natürlich strategisch sehr wichtig. Das war auch in dem Krieg immer eine sehr bittere Geschichte, dass diese Hügel dann erobert wurde, zurückerobert, jeweils von den kurdischen Kräften und von der vom Islamischen Staat. Ja, das ist unsere Reisegruppe vor der Stadt. Ja, kurz vorstellen, das bin ich selbst. Dann Brigitte Kiechle ist eine Anwältin aus Karlsruhe, ist aktiv in der interventionistischen Linken in der Gruppe in Karlsruhe und hat zwei Bücher zum Irak geschrieben, die sehr empfehlenswert immer auch sind, war in den 2000er Jahren also viel im Irak, hat da auch sehr gute Verbindungen zu politisch aktiven Kurden im Irak. Der Nick Browns ist vielleicht bekannt, ist Autor der Jungen Welt und schreibt da immer zur Türkei in Kurdistan, hat mit der Brigitte zusammen so ein dickes grünes Buch gemacht zur Geschichte der PKK und des kurdischen Befreiungskampfes, was recht, gut, recht zu empfehlen ist. Die Gül Güzel ist aus Stuttgart, eine kurdische Aktivistin, die schreibt für die Özgür Politiker ab und zu, kurdische Tageszeitung, in Deutschland als Politiker erscheint und hat dann für uns gedolmetscht, türkisch und kurdisch. Ja, es gibt da eine kleine Moschee in dem Dorf, von dem Dach der Moschee wird auch dann beobachtet, was in der Stadt vor sich geht. Für die Mahnwachen gibt es so Volksküche, also morgens, abends Frühstück, Essen, Tee gibt es natürlich auch immer. Ja, das Leute, die auf diesem Dorf dann waren. Ja, das ist dann einer der Hügel vor der Stadt, wo permanent dann Fernsehteams waren, Journalisten, um zu berichten. Korrespondente berichtet live. Hintergrund kann man sehen, das ist so eine Riesenansammlung von Autos. Das sind die Autos, die die Flüchtlinge nicht mit rübernehmen konnten bei der Flucht aus Kobani. Die stehen da, die wurden vor ein paar Tagen auch bombardiert mit Mörsergranaten vom IS und zerstört einfach so als Terrormaßnahme. Ja, das nochmal Mahnwache, Dorfkommune. Eine Familie, deren Tochter in Kobani gekämpft hat zu der Zeit und die waren eben auch auf diesem sogenannten Pressehügel, haben das Ganze beobachtet und hatten auch Telefonkontakt. Man kann mit dem türkischen Mobilfunknetz auch bis nach Syrien rein telefonieren, also da in dieses Grenzgebiet. Ja, Journalisten. Eine Flüchtlingsfamilie in so einem antiken Gebäudereste untergebracht. Ein offenes Freitagsgebet außerhalb der Moschee. Das war so Bedürfnis der lokalen Bevölkerung zu zeigen, dass sie eben auch sunnitische Muslime sind und nicht Ungläubige, so wie es der Islamische Staat behauptet. Der sagt ja, die Kurden auf der anderen Seite sind alles Ungläubige, deswegen bekämpfen wir die. Und sie wollten zeigen, sie sind zwar Unterstützer der PKK-Bewegung, aber gleichzeitig auch gläubige Muslime. Ja, das nochmal die Teeküche. Ja, und der Blick von dem Hügel auf die Stadt. Man ist eben da wirklich 3 Kilometer dran und bekommt diesen ganzen Krieg akustisch mit. Ist natürlich immer noch eine irreale Erfahrung. Also ich stand dann auch da und es gab auch dieses furchtbar gute Licht, dieses Sonnenlicht. Und geht ja in den Kopf nicht so einfach rein, dass da wirklich dieser Krieg stattfindet. Genau wie man ihn vorher im Fernsehen gesehen hat. Das ist auch eine sehr verstörende Erfahrung. Kannst du geradeaus durchlaufen oder sind da auch irgendwo Minenfelder oder sonst irgendwas, wo man einfach nicht weiterlaufen kann? Also hier, bis hierhin ist türkisches Gebiet. Hier vorne ist der Grenzübergang, Mürşit-Pınar. Da war diese Meldung, das war vor 3 Tagen, da hat praktisch von hier aus, das sind so Getreidesilos, hat der Islamische Staat von hier, also vom türkischen Gebiet, die Stadt angegriffen. Es gab so einen Angriff von allen 4 Fronten und zum ersten Mal auch vom Gebiet der Türkei aus. Das hat die Türkei mindestens geduldet, wenn nicht sogar befördert. Und der Grenzübergang, hier ist auch noch türkisches Militär. Und hier oben, hier links, das kann man nicht sehen im Bild, sind so 30, 40 Kampfpanzer. Und hier fahren auch immer Militärfahrzeuge hin und her, auf der Straße an der Grenze lang. Also hier kann man nicht so einfach hin und her. Aber ich glaube, Minen sind hier direkt nicht, weil ja auch der Grenzübergang ist. Aber es ist eben völlig kontrolliert vom türkischen Militär. Auch nachts, dann schießen die auch so Leuchtspurmunition, um die Grenze zu markieren. Und die Krankenwagen fahren dann raus aus der Stadt und transportieren dann die verletzten IS-Kämpfer in die türkischen Krankenhäuser, um die gesund zu pflegen. Die Kämpferinnen und Kämpfer der kurdischen Selbstverteidigungskräfte werden auch versorgt in den türkischen staatlichen Krankenhäusern. Aber die müssen rüber getragen werden oder zu Fuß kommen. Die dürfen nicht mit der Ambulanz rüberfahren und es sind auch schon einige gestorben, weil sie einfach nicht rübergelassen wurden. Ja, das nochmal von diesem Dorf aus. Hier links der Hügel, das ist auch so ein Militärposten der Türkei mitten im Dorf. ergänzend gibt es hier einen Bericht, das ist von der Deutschen Welle, eine Reportage, ist glaube ich so ungefähr aus der Zeit, in der wir auch dort waren. Und ich habe das ausgewählt, weil was jetzt in dem Bericht gezeigt wird, das haben wir auch so erlebt. Das deckt sich so mit dem der Anschauung, die wir hatten. Deswegen zeige ich da zwei kurze Ausschnitte. Zeigt Mohammed uns, habe er als Koch gearbeitet. Das Restaurant ist jetzt zerstört. Immer wieder hören wir Einschläge. Ob es welche der Dschihadisten oder der kurdischen Kämpfer sind, fragt er die anderen. Sie wissen es auch nicht. Ich würde am liebsten dort drüben mitkämpfen, aber ich habe kleine Kinder. Mein großer Sohn ist in Kobane geblieben und kämpft. Aber wegen meiner kleinen Kinder konnte ich nicht bei ihm bleiben. Vor 6 Wochen kam Mohammed mit seiner Familie in die türkische Grenzstadt Zürich. Untergekommen ist er in einem der 5 Flüchtlingslager der kleinen türkischen Stadt nahe der Grenze. Über 5000 Menschen leben in dem schnell aus dem Boden gestampften Zeltlager. Noch gibt es hier keine Wasserleitungen, kein Strom. In diesem Zelt wohnt Mohammed mit seiner Frau Salwa und 8 Kindern. Sie würden uns gerne zum Tee einladen, sagt Salwa, aber es gäbe momentan kein Wasser. Zu Fuß sind sie über die Grenze geflüchtet, mit nur 2 Müllsäcken voll Kleidung. Ja, das soweit. Zur Lage der Geflüchteten aus Kobani und dieser Blick eben von dem Hügel. Das zweite ist im Wesentlichen ein Interview mit der Bürgermeisterin von Suruç. Suruç, das ist eine Kleinstadt, die ist 8 Kilometer entfernt von der Grenze zu Kobani, also von diesem Dorf, von den Bildern, die wir gesehen haben, hat ungefähr 70.000 Einwohner und im Augenblick noch 50.000 Flüchtlinge dazu. Die sind zum großen Teil untergebracht, irgendwo privat, in Wohnungen, die hergerichtet wurden oder bei Familie und Freunden. Es sind aber auch 12.500 waren zu der Zeit, als wir da waren, in 4 Flüchtlingslagern untergebracht in der Stadt. Die sind auch gleich im Bild zu sehen. Bei diesen Flüchtlingslagern ging es, als wir da waren, darum, die halbwegs winterfest zu machen, weil zeitgleich mit hier bricht da auch der Winter ein, dass es abends dann um die 0 Grad wird und es war ein Rennen gegen die Zeit, dass die Zelte irgendwie auch beheizt werden, weil anders die Familien da gar nicht überleben können. Die Flüchtlingslager in der Stadt Suruç, wo die Flüchtlinge, die kurdischen Flüchtlinge aus Kobani untergekommen sind, werden betrieben von der Stadtverwaltung von Suruç, mit Unterstützung der anderen Stadtverwaltungen in den kurdischen Gebieten der Türkei, die regiert werden von den PKK-nahen legalen Parteien, also von der HDP und BDP sind die Abkürzungen. Und die wenden da alle Ressourcen auf, die sie haben, plus private Anstrengungen, um die Flüchtlinge zu versorgen. Es gibt auf der anderen Seite die staatlichen großen Flüchtlingslager der Türkei. Die haben ja seit 2011 insgesamt 1,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Diese staatlichen Lager sind inzwischen zum Teil wie kleine Städte. Und es ist ja auch so, auch zum Teil Politik, dass man die permanent ansiedelt auch in der Türkei, die Leute zumindest zum Teil. Es ist aber vor allem eine riesengroße humanitäre Katastrophe, die Lage der Flüchtlinge in der Türkei. Noch viel mehr aber im Libanon und im Irak, in anderen Ländern, wo die untergekommen sind. Flüchtlinge aus Kobani, wie gesagt, sind angewiesen auf die Selbsthilfe der kurdischen Zivilgesellschaft und Strukturen und Ressourcen, die haben. Und das wird jetzt auch in dem Film kurz berichtet. Für ein selbstbestimmtes Kurdistan, für einen eigenen Staat. Oh, das war jetzt kurz stoppen, das wollte ich ja nicht ausblenden. Da fasst die Reporterin zusammen die Programmatik der PKK, also dieser Bürgermeister, was sie vorsagt, dass die PKK einen eigenen Staat will. Das ist ja eben nicht mehr Programm, das ist vielleicht auch schon bekannt, dass es andere Konzepte sind. Deswegen das eben einfach ein Fehler der deutschen Journalistin. Aber jetzt kommt der eigentliche Teil. Kobane ist für die Kurden sehr wichtig. Würde Kobane fallen, dann wären die schmerzvollen 40 Jahre, die wir für unsere Unabhängigkeit gekämpft haben, umsonst gewesen. Alle Opfer, all die Verhaftungen, alles Leid. Es ist möglich, dass der Kampf sehr lange dauern wird, aber die Kurden werden Kobane nicht verlassen. Ständig lässt sie sich updaten, wo gerade gekämpft wird. Es ist ein Tag der gemischten Gefühle für Suhel, denn auch heute sind wieder Kurden gestorben. Fünf Männer werden zu Grabe getragen, keiner war älter als 30 Jahre. Die halbe Stadt ist gekommen. Unser Blut kocht vor Wut. Wir sind hier, um die toten Jungen zu ehren. Was will der Islamische Staat von uns? Warum unterdrücken sie uns? Warum verbrennen sie unsere Häuser und unser Geld? Die haben den Mantel des Islam an. Das sind aber keine Muslime, das sind Ungläubige. Der Friedhof wurde eigens angelegt für die Toten aus Kobane. In die Trauer mischt sich Wut auf die türkische Regierung, der sie vorwerfen, nicht genug zu tun, um die eingeschlossene Stadt zu retten. Auch Bürgermeisterin Suhel will nicht akzeptieren, dass die Türkei seine Grenze nur willkürlich für Verletzte öffnet und, so sagen hier viele, sogar den IS-Milizen helfe. Egal, was ich hier mache, es reicht nicht. Klar, ich gebe allen hier Essen und kümmere mich um die Flüchtlinge, aber trotzdem habe ich ein schlechtes Gewissen. Und wenn ihr mich, Suhel, persönlich fragt, dann würde ich am liebsten selbst nach Kobane gehen und kämpfen. Es ist Abend geworden. Wir sind zurück im Lager bei Familie Bashir. Ja, soweit die Suhal Ekmez von der BDP, von der kurdischen Partei. Wir selbst haben sie persönlich nicht treffen können. Ich war ganz froh, diesen Film zu finden. Denn, wie gesagt, wir haben sie nicht getroffen, als wir in der Stadt waren, konnten nicht mit ihr sprechen. Ja, soweit zu dieser Lage im Grenzgebiet, unseren Erfahrungen dort. Und jetzt würde ich abschließend noch was sagen wollen zu dieser Rojava-Revolution. Ich hatte einen Artikel geschrieben, schon vor der Reise, so über diese Geschichte der kurdischen Autonomie im Norden Syriens. Ich habe als Titel gewählt die Rojava-Revolution. Das ist ja ein anderer Druck, aber der Titel von mir war Rojava, eine Revolution gegen die Ethnisierung des Sozialen. Und der Begriff Ethnisierung des Sozialen, der ist in den 90er Jahren geprägt worden oder aufgekommen, nach den Erfahrungen mit dem Bürgerkrieg beim Zerfall Jugoslawiens. Das Soziale, also die Frage des, wie leben Menschen zusammen und können ein gutes Leben führen, darum geht es ja bei dem Sozialen, das wird ethnisiert. Das heißt, es geht dann darum, wer rettet sich zuletzt oder wer gegen wen oder wie schütze ich mich vor der Gegenseite, und das entlang von Ethnisierung, von der Zuschreibung, der eine ist Araber, der andere Kurde, oder auch religiösen Zugehörigkeiten, dass Religionsgruppen dann gegeneinander stehen. Und diese Ethnisierung des Sozialen, das ist ja etwas, was sich durchzieht, auch durch die ganze Geschichte des Mittleren Ostens, und ist ja auch die Quelle für das Entstehen des Islamischen Staates. Und das Projekt Rojava, bei allem, was man sicher untersuchen muss oder was auch unter diesen Kriegsbedingungen ja, unvollkommen ist oder sich noch schwer verwirklichen lässt an Basisdemokratie, an irgendwie Vorstellungen von einer ja, befreiten Gesellschaft, verkörpert auf jeden Fall diese Idee eines gleichberechtigten Zusammenlebens der verschiedenen Bevölkerungsgruppen, egal wie sie sich definieren, über Religionszugehörigkeit, über ethnische Zugehörigkeiten. Und das ist eine Idee, aber auch ein praktisches Projekt, dieses Multiethnische, nenne ich es jetzt mal, dass die Checkpoints an den Straßen mit Leuten aus den verschiedenen Communities besetzt sind. Kurden, Araber oder aramäische Christen machen gemeinsam die Sicherheit in Rojava. Und es gibt eine ja, Vertretung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen und es gibt ein offensives Zurückweisen der Idee, dass man Politik macht für eine bestimmte ethnische Gruppe. Und das Zweite, wie gesagt, eben, das war eine Fehldarstellung durch die Reporterin, im Gegensatz zu den kurdischen Parteien im Nordirak, unter dem Barzani, ist er der Führer der kurdischen Regionalregierung im Nordirak, lehnt es die PKK-Bewegung ab, einen kurdischen Nationalstaat zu gründen, weil sie sagen, Grenzen zu ziehen, gerade im Mittleren Osten der Region, erzeugt immer neue Ausschlüsse und neue Konflikte. Wo geht die Grenze genau lang? Wie ist das mit den Rohstoffzugriffen? Und anstatt neuer Staatsgründung, neuer Grenzziehungen, vertreten sie ein Konzept des sogenannten demokratischen Konföderalismus, also einer mehr lokalen, flexiblen Gestaltung von gesellschaftlicher Ordnung, die dann tendenziell die bestehenden Grenzen aufweicht, anstatt neue Grenzen zu ziehen. Also man kann es schon so sehen als eigentlich so ein antistaatliches, antinationales Projekt im Kern. Und ich denke, darin liegt auch die Wichtigkeit der Verteidigung von Kobani und die Besonderheit dieser Stadt und Rojavas insgesamt. Und ich denke, das ist etwas, was wir auch diskutieren sollten. Wir haben ja auch einen großen Teil des Publikums, so ich denke, Leute, die auch so in der linken Szene im weitesten Sinne sich verorten oder das mitbekommen, was diskutiert wird. Und gerade in den letzten Wochen gab es so Diskussionen, ich denke mal, die Jungle World ist ja so ein Organ, da wurde dann so gesagt, ja, viele Linke, die jetzt in Deutschland sich solidarisieren mit dem Freiheitskampf der Kurden oder mit Rojava, die würden da so eine Revolutionsromantik verfolgen. Und das hat mich sehr, sehr geärgert, weil anstatt hier schlaue Artikel zu schreiben, kann man ja auch mal hinfahren, das ist nicht teuer, man kann da mal eine Woche hin mit den Leuten vor Ort diskutieren. Und das mit der Romantik, das relativiert sich ganz schnell. Also jetzt habe ich in den Kontakt mit diesem Kriegszustand, da ist nichts mit Revolutionsromantik. Und auf der anderen Seite also Revolutionsromantik, das finde ich einen ganz falschen Begriff, um so eine Debatte zu führen. Und das andere war, dass dann gesagt wird, ja, jetzt gibt es so eine unkritische Solidarität mit Rojava, wird auch von einigen gesagt, und das wird kritisiert. Das sehe ich aber nicht so. Ich erlebe gerade mit die Vorbereitung für die Demo am Samstag in Köln gegen die Innenministerkonferenz. Das ist ein gemeinsames Projekt der kurdischen Freiheitsbewegung in Deutschland und von linksradikalen Gruppen auch vor allem, interventionistische Linke und ums ganze Bündnis und so. Und in diesem gemeinsamen Projekt, da wird ja nicht unkritisch irgendwas gemacht, sondern man lernt sich erstmal kennen und man ist ja befragbar gegenseitig. Die Leute aus den verschiedenen Richtungen können sich befragen, sich kritisieren und da dann in der Jungle World schlaue Artikel zu schreiben, da sind irgendwelche Leute unkritisch unterwegs, das halte ich für sehr unqualifiziert und hat überhaupt nichts zu tun mit dem, was ich auch erlebe, mit den Leuten, die auch da unterwegs sind, aus Deutschland oder Italien oder sonst wo. Genau, da ist einfach noch einiges zu tun, auch an Zusammenkommen und sich kennenlernen und gucken, wie man auch gemeinsam praktisch werden kann. Gut, soweit erstmal. Auch ruhig so sammeln, aber mach ruhig Moderation, bitte. Ja, ganz auch die Leute. Also ein bisschen sammeln ist immer gut. Das war ja jetzt einfach, also ich fand es ein paar sehr gute Eindrücke. Auch Antworten, wir haben hier schon Antworten gegeben auf Fragen, die wir erörtert haben auf dem Weg hierher. Gut, aber gibt es jetzt, also ich würde vorschlagen, wir fangen an mit Verständnisfragen, Missverständnisse, wenn irgendetwas unklar ist. Das kann man erstmal schneller klären. Wenn es solche Fragen gibt, dann die jetzt zuerst und dann machen wir das inhaltlich wieder nach, dann hat man dafür ein bisschen Zeit. Gebiet, was du gezeigt hast, das sogenannte Staatsgebiet, das ist so gezeigt, und dann ging auch so die Korridore in der gleichen Farbe runter bis Bagdad und ganz am Anfang. Ich krieg's mal auf. Ja, das. Diese Korridore da unten, das ist auch wie ein Spinnennetz. Sind das so? Was bedeutet das jetzt? Ja, das ist eben, was ist Gebiet des Islamischen Staates? Ist gar nicht so einfach festzustellen, also was sind die Kriterien? Und gerade Bagdad, da ist es so, dass der Islamische Staat eigentlich schon in der Stadt ist. Also Außenviertel von Bagdad, da ist der Islamische Staat, der ist da eher verdeckt. Ab und zu greift da Polizeistationen, Militärstationen an. Also die ganze Irak-Lage, die ist also auch für mich gar nicht so einfach zu verstehen. Ich würde es mal so deuten, das Gebiet ist auf jeden Fall ein Gebiet, wo der irakische Staat, soweit er überhaupt noch existiert, keine Kontrolle hat, sondern eher die ISIS-Kräfte entscheiden können, wer da durch darf und wer nicht. Aber das sind Zeichnungen, das ist von, ich glaube, vom Juni oder so, als Mosul eingenommen wurde. Genau, das war in den Sommer, als dann in Sinjar war ja dieser Angriff auf die jesidische Bevölkerung in Sinjar-Gebiet, Schengal, ne, also Schengal auf Kurdisch. Kurdischen Jesiden in Schengal und das war Anfang August und das verändert sich natürlich auch immer. Oder es gibt widersprüchliche Meldungen, wo jetzt Erfolge erzielt werden und wo nicht. Im Augenblick wird ja auch im Irak der Islamische Staat eher etwas zurückgedrängt. Das wurde ja berichtet die letzten Tage, ein, zwei Wochen. So, gibt es dann sonst weitere Fragen, Anmerkungen? Wir haben jetzt noch eine ganze Menge Zeit auch für Diskussionen, also stehen Sie auf Publikum. Ich würde gerne interessieren, welche Rolle die Türkei in Bezug auf die Unterstützung des sogenannten Islamischen Staates hat und in welcher Form Unterstützerstaaten, die IS ist ja nicht von heute auf morgen entstanden. Das ist ja ein langer Prozess, eine Terrororganisation, das über mehrere Länder und Staaten ein Gebiet erfasst, ist ja nicht von heute auf morgen entstanden. Wer sind diese Unterstützer und in welcher Form? Sollen wir erst sammeln? Dann kannst du gleich die Fragen wiederholen. Also dann sammeln wir jetzt erstmal Fragen und er antwortet dann gleich, sobald er kann. Und, jetzt, wo du diese Diskussionsreihe aus der Jungle World angesprochen hast, was ja da immer wieder halt irgendwie diskutiert wird, ist ja zum Beispiel, ich habe gerade heute oder eben immer noch kurz eben diesen letzten Diskussionsbeitrag irgendwie überflogen. Da wird ja halt irgendwie kritisiert, irgendwie zum Beispiel, irgendwie, dass diese Selbstverwaltung irgendwie auch protostaatlich ist. Irgendwie. Dass halt auch wieder dort halt Herrschaft aufgebaut wird irgendwie und das halt eben sehr autoritär durchgesetzt wird. Zum Beispiel, also, was in mehreren Artikeln oder Beiträgen war, dem vorgeworfen wurde, war zum Beispiel halt irgendwie, das Nichtzulassen von anderen Parteien, beziehungsweise die zurückzudrängen. Was kannst du denn dazu sagen? Also das, oder was ist dein Eindruck? Ja, das ist klar. Wir sammeln gerade erst Fragen, kann aber antworten. Also, wenn du möchtest, kannst du jetzt direkt loslegen. An deine Frage möchte ich mich noch anhängen, noch erweitern. Es geht um die Finanzierung. Wie hat diese Organisation, welche Produkte, welche Rohstoffe verkauft die an wen? Wer liefert an die Waffen? Und wo, aus welchen Staaten werden die finanziell unterstützt? Also dieser ganze Aspekt, dass der nochmal ein bisschen vertieft wird. Du hast gerade eben von der Demonstration jetzt am kommenden Samstag erzählt. Wie erlebst du persönlich die neu aufkeimende Zusammenarbeit von linksradikalen kurdischen Gruppen hier in Deutschland? Was für eine Wirkung hat diese Zusammenarbeit, beziehungsweise was für eine Solidaritätswirkung könnte sie haben für die Menschen dort vor Ort? Und dein persönlicher Eindruck. Also, ich begrüße erstmal euch alle. Das tut mir leid, ich kann nicht so ganz perfekt Deutsch reden, also kann man vielleicht. Das tut mir leid, wirklich, das tut mir leid. Warum Welt guckt uns so wie Kino an und sagt das IS, IS? Warum keiner macht das nichts? Warum Kurde ist alleine kämpfen mit so Unmenschlichkeit, so ungefühlten Mensch? Warum Kurden hat alleine gelassen, die Welt? Ich frage mich, also, da gibt es, wie gesagt, das Politische und also jede Partei über Demokratie, über Menschlichkeit redet, aber warum ist Kurdisches alleine mit diesen Unmenschlichen gekämpft? Nur ohne mit so einfachen, wie heißt das? Waffen? Und warum hat keine gesorgt, diese zum Beispiel Panzer und sowas? Warum hat er nicht geschickt in Kurden? Also, ich glaube, die Welt, die lassen die Kurden so mit so Menschlichkeit alles gemordet werden und die Welt will keine mehr also Kurden haben. Also zum Beispiel Kurden kämpfen nur alleine für sich nicht. Kämpfe für arabische Leute, kämpfe für Christenleute, Armenien, Aleviten, Syrien. Also das ist richtige Demokratie. Also Kurden, PKK, ich kann das mit rotem Schritt sagen, PKK, kämpfen mit dieser Unmenschlichkeit ein Mensch. Also das ist kein Mensch, aber Unmenschlichkeit. Aber warum kein tun nicht? Zum Beispiel die Kinder, gibt es kein Wasser. Also gibt es keine warmes Suppe. Die gibt es keine Kleidung, Ernährung, Medikamente. Also wir reden immer über Islamstaat, wie Horo, aber keiner macht das nichts. Ich frage mich, tut mir leid, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber das tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Sonst noch Fragen? Also jetzt sei deine aufgefallene Frage. Und wo bleibt die internationale, immer aufgeschworene Solidarität mit den Kurden, die dafür die Freiheit nicht nur von sich selber eben, sondern wie er eben auch erklärt hat, mit einem multiethnischen oder eben nicht ethnischen Ansatz, auch die für die Freiheit der Menschen vor Ort kämpfen, auch die, wo bleibt die Solidarität? Das ist eine berechtigte Frage, denke ich. So, gibt es sonst noch inhaltliche Fragen? Ich hätte. Bitte? Ich hätte gedacht, Ich denke, ich würde noch eine Frage anschließen. Ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst. Also ich hatte immer so den Eindruck, habe so den Eindruck gewonnen in den letzten Wochen, dass so sehr viele Unterstützer des IS und sehr viele Kämpfer, vor allen Dingen die, die dann in diesen martialischen Videos auftauchen, eben gar nicht so viele Terroristen, das sind die aus dem arabischen Raum überhaupt kommen, sondern einfach sehr viele Europäer sind, so sehr viele Integrationsverlierer oder so. Ich weiß nicht so genau, wie man das bezeichnen kann. Und da frage ich mich so ein bisschen, irgendwie ist es nicht eigentlich auch ein bisschen, also ist diese Terrororganisation nicht auch ein wenig irgendwie das Ergebnis von einer extrem schief gelaufenen und menschenverachtenden rassistischen Scheinintegrationspolitik in Europa? Es wäre auch die Möglichkeit, dass so die Fragen auch quer aufgegriffen werden, aber ich könnte auch versuchen, diese im Zusammenhang ein bisschen zu beantworten. Ne? Ich denke, das ist uns klar, das sind natürlich Fragen, die für sich genommen auch eigentlich einiges in Zeit brauchen würden, um die zu klären. Ich werde versuchen, dazu einiges zu sagen, was uns vielleicht weiterbringt. Und ich würde anfangen mit dieser Frage, warum die Kurden allein gelassen werden? Das ist eine Frage, die sehr weitreichend ist, weil das hat eine sehr lange Geschichte. Und diese kurdische Identität, also wenn Sie jetzt wie heute von den Kurden sprechen, die ist ja im Grunde auch Produkt des Freiheitskampfes der Kurden. Man kann sagen, die Kurden haben sich selbst geschaffen durch ihren Widerstand, durch ihren Freiheitskampf. Das ist ein bisschen paradox. Ne? Es gibt andere Nationen, die haben sich nicht durch einen Freiheitskampf geschaffen, sondern ganz anders, wenn wir die deutschen Nationen denken zum Beispiel. Ne? Das ist eine andere Geschichte in der deutschen Nationenbildung. Und dazu nochmal diese Karte einfach von den kurdischen Siedlungsgebieten mit dieser Teilung von Sykes-Picot war dieses Geheimabkommen noch während des Ersten Weltkrieges. Die Kurden waren mittendrin in einem umkämpften kolonialen Raum mit dem Erdöl, was begann wichtig zu werden, wo es vor allem um den Irak ging. Und wurden bekämpft, weil sie sich gegen Kolonisierung gewehrt haben. Es gibt einen Begriff von einem türkischen Soziologen, İsmail Beşikçi. Der war insgesamt, glaube ich, 20 oder 30 Jahre im Gefängnis deswegen. Der hat viel zur kurdischen Sache geschrieben. Der hat gesprochen von Kurdistan, eine internationale Kolonie. Also international, weil eben mehrere Großmächte Kurdistan kolonisiert haben. Und zur Zeit des Ersten Weltkriegs gab es ja noch keine starke kurdische Nationalbewegung und keinen kurdischen Widerstand. Das ist dann erst entstanden, also Rebellionen der Kurden und gegen diese Kolonialisierung. Und dazu kam dann nach dem Zweiten Weltkrieg die Situation, dass ja die Türkei der einer der Frontstaaten war im Kalten Krieg. Also diese Frontstellung der Westen mit der NATO gegen die Sowjetunion, dem Warschauer Pakt. Da war ja die Grenze hier oben zu Armenien und Georgien, die Grenze im Kalten Krieg. Und die Türkei war also ein ganz unverzichtbarer strategischer Partner für den Westen und für die NATO. Deutschland hatte die Aufgabe, im Rahmen der NATO die Türkei zu stützen. Es gab 1980 diesen großen Militärputsch in der Türkei. Der hat so Hoffnungen auf eine sozialistische Umwälzung, hat eine starke linke Bewegung zerschlagen. Und dieser Militärputsch wurde direkt und offen von der NATO unterstützt 1980. Und gegen diesen Militärputsch, also gegen einen NATO-Putsch, eine NATO-Militärdiktatur in der Türkei, hat dann der Widerstand der PKK begonnen 1984. Das war ja ein Widerstand gegen die Militärdiktatur, die mindestens so schlimm war wie die in Südamerika in Chile, also mit Foltergefängnissen, mit massenhafter Repression. Und eine linke Massenbewegung, die im Widerstand steht zum türkischen Staat, zur gesamten NATO, die macht sich natürlich nicht beliebt, die wird bekämpft. Und das ist das, was immer noch fortwirkt, grundlegend. Also der Charakter der PKK-Bewegung als eine offensive Gegenbewegung gegen westliche und NATO-Politik in den 80er, 90er Jahren, das ist das, was immer noch nachwirkt. Dann aber als Gegenpol, als etwas dagegen zu halten, ich habe erwähnt vorhin diesen Aufstand in der Türkei, 6. 7. Oktober, aber ich denke, der Aufstand ist zusammengelaufen mit einer sehr großen internationalen Öffentlichkeit und mit sich entwickelnden Sympathien für den Kampf der Kurdinnen und Kurden in der Türkei und auch in Syrien. Es gab Newsweek, diese amerikanische Wochenzeitschrift, sowie der Spiegel. Da war auf dem Titelblatt eine Kämpferin der kurdischen Selbstverteidigungseinheiten abgebildet und hat ein PKK-sympathisierender kurdischer Journalist berichtet aus Kobani, also in dem nordamerikanischen Nachrichtenmagazin. Und wir haben es ja auch hier erlebt, wie es die Demonstrationen gab, die Mahnwachen, zuletzt den internationalen Aktionstag für Kobani am 1. November. Und diese internationale Bewegung, auch die beginnenden neuen Verbindungen zwischen der kurdischen Bewegung und anderen Leuten, das hat sich ja auch dazu beigetragen, dass sich ein politischer Druck aufgebaut hat. Die andere Seite ist natürlich die, dass die Kurden auch immer Gefahr gelaufen sind, dass sie eingespannt werden für Machtpolitik der Großmächte, also der NATO, dann der USA, und auch der Regionalmächte. Und das ist, wirft ganz schwierige politische, taktische Fragen auch auf für die Bewegung. Und das hat eine lange Geschichte, die 30 Jahre. Das können wir jetzt heute Abend nicht so klären, aber dass jetzt die amerikanischen Bomben sozusagen unseren Freunden von der PKK dort helfen, das ist ja eine ganz bizarre Situation. Die vor Ort waren ja in diesem Dorf, dann direkt am ersten Abend gab es zwei solche Flugzeugbomben, noch vor der Stadt, also relativ nah dran. Das war so eine Wucht und so diese Anspannung und dieser Schock hat sich dann geäußert daran, dass spontan alle applaudiert haben. Also wir auch mit. Ne? Und das war schon eine eigentümliche Erfahrung, diesen amerikanischen Bomben zu applaudieren, die ja in vielen Fällen auch sehr kritisch zu sehen sind, wo die hingeworfen werden, was sie bewirken. Und die, ein Freund dort hat dann gemeint, es gibt ein kurdisches Sprichwort, das heißt, wenn du ertrinkst, musst du auch nach der Schlange greifen. Also als Sinnbild für welche Zwangslage dort gerade besteht, dass man eben weiß, die USA und die verbündeten Mächte, also vor allem Saudi-Arabien, Katar und die anderen, die Türkei selbst auch, wenn die einem jetzt helfen, dann ist es natürlich auch ein vergiftetes Geschenk. Ja, das ist zu der Frage. Und das daran anschließend ja die Frage, was ist mit der Rolle der Türkei, wie ist dieser IS überhaupt groß geworden? Und das ist sicher auch ein abendfüllendes Thema. Da würde ich einfach nur ein, zwei Schlaglichter mal ansprechen. Dass der Islamische Staat so stark werden konnte und so gefährlich, hängt mit der Entwicklung zusammen im Irak seit 2003. Dass der Islamische Staat auch in Syrien aktiv geworden ist, ist ja relativ vor kurzem passiert. Die Kurden haben ihre Selbstverwaltung im Sommer 2012 ausgerufen und von Anfang an haben die islamistischen Kräfte und auch die, aus denen später der Islamische Staat wurde, Rojava angegriffen. Aber die eigentliche IS-Bewegung ist entstanden nach der Besatzung durch die USA 2003. Also auch diese Führungskader, auch dieser al-Baghdadi, die wurden sozusagen auch geprägt in Abu Ghraib, in den amerikanischen Gefangenenlagern nach der Besatzung. Und was ja immer noch unter den Tisch fällt, ist ja die Tatsache, dass der Islamische Staat im Irak Teil war eines Aufstandes der sunnitischen Mehrheit gegen Minderheit durch die Unterdrückung, gegen die Unterdrückung durch die Bagdader Zentralregierung. Die ist schiitisch geprägt, ist verbündet mit dem Iran und hat die sunnitische Minderheit im Irak furchtbar drangsaliert, die ganze Besatzungszeit durch. Die USA haben das aktiv unterstützt, haben diese ethnische Aufladung, diese Unterdrückung mitgetragen. Das war ihre Art von Teile und Herrsche, von Stabilisierungspolitik. Und ein Ergebnis ist davon, dass eben ein großer Teil der sunnitischen Bevölkerung im Irak sagt, der Islamische Staat ist auch nicht schlimmer als die schiitischen Milizen. Und es gab dann auch taktische Bündnisse von sunnitischen Stämmen mit dem Islamischen Staat. Und ohne diese Bündnisse, ohne diese machtvolle ethnische Spaltung im Irak hätte der Islamische Staat gar nicht so stark werden können, hätte nicht Mosul einnehmen können und von da aus dann gestärkt auch in Syrien Rojava angreifen können. Also das eine, diese Besatzungspolitik der USA, also die Gewalt, die ja versinnbildlicht ist in diesen Köpfungen, in diesen Barbareien des Islamischen Staates, die hat ja nicht der Islamische Staat in den Mittleren Osten gebracht, die ist vorher da reingetragen worden und im Wesentlichen durch die imperialen Strategien der Großmächte, also direkt nach dem Ersten Weltkrieg, aber auch nochmal in dieser Zeit seit 2003 verstärkt durch die USA. Da ist sehr viel angerichtet worden und im gewissen Sinne ist da diese islamistische Gruppierung nur ein Endergebnis davon, die wiederum diese Gewalt, radikalisiert. Ja, zur Rolle der Türkei dabei war die Frage. Da gibt es hier ein schönes Foto. Kennen Sie diese Menschen? Also ist das, ja? Die Frauen kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen. Ich kann aber raten, wer zu dem gehört. Ja, also er kennt, das ist das der Assad, ne, Machthaber von Syrien mit seiner Ehefrau, deren Namen ich nicht kenne, Tayyip Erdogan und seine Frau Emine, 2005. Traulich zusammen, die waren auch damals zusammen im Sommerurlaub, so ganz privat demonstrativ, waren gut befreundet und in der Zeit haben die Leute, die jetzt in Rojava dieses Projekt machen, also Salih Muslim und auch seine Ehefrau Ayşe Efendi, die auch Aktivistin ist, die waren damals im Gefängnis, in syrischen Gefängnissen, während da Assad mit den Erdogan zusammen sich verbündet hat. Wir waren überrascht, als wir von Urfa, von der nächsten Großstadt Richtung Süden gefahren sind, Richtung syrische Grenze. Ich habe gedacht, das sind so bessere Landstraßen, aber Pustekuchen. Das waren sechsspurige, ganz neue Autobahnen mit so Peage, also so Bezahlstationen, die nicht in Betrieb waren, aber alle fertig. Also sechsspurige Autobahnen Richtung syrische Grenze, die offenbar in dieser Zeit geplant und dann gebaut wurde, im Hinblick auf wunderbare Handelsbeziehungen zwischen Syrien und der Türkei. Das waren die türkisch-syrischen Beziehungen. Und 2011, als der Aufstand begann, Anfang 2011, und dieser Aufstand ist natürlich auch, hat überhaupt nur ermöglicht, die Autonomie der Kurden in Rojava. Das muss man wieder sagen, das ist natürlich Teil dieser Entwicklung und dieses demokratischen Aufstandes. Zu Anfang wurde dann von der Türkei versucht, Assad dazu zu bewegen, so eine Art syrischer Gorbatschow zu werden, also Reformpolitik zu machen. Als das nicht passiert ist, hat dann die Türkei ab dem Sommer 2011 angefangen, ganz radikal alle Kräfte zu unterstützen, die für den Sturz Assads kämpfen und eben vor allem die dschihadistischen Kräfte, also die Al-Qaida-Ableger und eben viel später auch den Islamischen Staat. Direkter Verbündeter der Türkei ist natürlich die Muslimbrüderschaft in Syrien, die dort eine starke Rolle spielt und die ja auch Hauptkraft ist der sogenannten syrischen Opposition, die ja so recht pauschal von der Adopt-a-Revolution-Kampagne in Deutschland so immer verteidigt wurde, zum Teil mit richtigen Argumenten, aber insgesamt wurde eigentlich immer eher vernebelt, was aus diesem Aufstand geworden ist dann ab 2012 und wie marginal das Zivilgesellschaftliche und Emanzipatorische geworden ist und dass das beste Ergebnis von dem Sturz von Assad, kann man eigentlich sagen, wäre dann realpolitisch noch sowas wie in Ägypten unter Morsi, also unter den Muslimbrüdern, also auch ein islamistisches Regime, aber auch der Zug war ja abgefahren und die islamistischen Kräfte haben die Oberhand bekommen. Ja, und dieses darauf setzen, dass die islamistischen Kräfte Assad stürzen, ist ja immer noch Staatspolitik der Türkei. Die haben vor kurzem erklärt, für sie ist der Islamische Staat genauso terroristisch wie die PKK, ist für sie ein und dasselbe. Und Richtung Westen sagen sie, der Islamische Staat darf nur bekämpft werden, solange das nicht den Sturz Assads behindert. Und aus dieser Politik heraus abzuleiten ist natürlich, dass die weiterhin auch den Kampf des Islamischen Staates und der Dschihadisten im Syrien mit fördern oder zumindest gewähren lassen. Und ich sage mal, sie versuchen irgendwie diesen Teufel irgendwie so unter ihrer Kontrolle zu nutzen für ihre Machtpolitik. Die anderen Kräfte, die den Islamischen Staat mit groß gemacht haben, sind die Staaten Saudi-Arabien und Katar. Ich muss nicht viel sagen zum Charakter von Saudi-Arabien. Es ist euch bekannt, dass die selbst ja viel mehr Leute köpfen als der Islamische Staat jeden Monat. Also es ist ein ultrareaktionäres islamisches Regime, aber eben Verbündeter des Westens. Das ist der Unterschied. Und Katar, ein Mini-Staat, 200.000 Staatsbürger, der Rest sind ja quasi Arbeitssklaven, die dort leben. Sind unsere Partner nach Aussage von Angela Merkel. Der Emir von Katar war ja vor 2 Monaten, glaube ich, oder vor einem Monat zu Besuch in Deutschland. Die haben nicht direkt als Staaten, aber unter Duldung der Staatsapparate haben dann die entsprechenden reichen Privatleute, diese Millionäre, Milliardäre, den Islamischen Staat aufgerüstet und finanziell unterstützt und auch Kämpfer rekrutiert. Dazu direkt mal eine Frage, vielleicht kannst du die ganz schnell beantworten. Was sind die was für eine Motivation steckt dahinter, wenn ich jetzt ein reicher Katarer wäre, dass ich den Islamischen Staat unbedingt unterstützen wollte? Was verspreche ich mir davon? Ich meine, ich mache das, also na klar, ich werde natürlich nach vorne schieben und sagen, ich bin ein guter Moslem, ich unterstütze irgendwie muslimische Kämpfer, aber das ist ja nur ein vorgeschobener Grund. Ich schiffe ja nicht irgendwelche Milliarden durch die Gegend, um meine Pietät zu bekommen. Ja, Katar, die haben ja auch irgendwelche Ziele, irgendwelche politischen Ziele, irgendwelche wirtschaftlichen Ziele. Kannst du da mutmaßen oder gibt's da Vermutungen zu? Also Katar ist ein ganz spezieller Fall. Das ist eine sehr saturierte Gesellschaft, ne? Diese ganzen reichen Emire, Scheichs und so. Die waren auch begeistert durch die Arabellion, durch den arabischen Frühling ab 2011. Und ihre Buddies, ihre Freunde, das ist ja die Muslimbrüderschaft in Ägypten, auch in Syrien. Und sie haben sich gedacht, durch ihre Art von Machtpolitik, durch das Sponsoren von bewaffneten Gruppierungen in Syrien, können sie diesen Aufstand weitertreiben in Richtung auf eine so islamistische Umgestaltung des Mittleren Ostens. Das ist so Staatsziel und das hat ja auch Al Jazeera als Fernsehsender mit befördert und als die Muslimbrüderschaft aus Syrien dann weg musste, haben die auch in Katar praktisch Unterschlupf gefunden. Das ist eine politische Agenda. Ja, das ist genau das, worum es geht. Es geht um regionale Großmachtpolitik der verschiedenen Akteure. Und es geht wie immer in dieser Region um Öl. Man muss sich die Lage auf dem Energiemarkt weltweit nur mal genauer angucken im Moment, was da passiert. Die USA produzieren zurzeit sehr viel Öl und Gas über die Schieferausbeute und werden sie exportieren. Ja, Russland soll mit seinem großen Öl- und Gasvorkommen über den Weg der Nutzung des Ukraine-Konflikts zurückgedrängt werden, ein bisschen vom Markt weggeschoben werden, also Europa vor allen Dingen. Und die Saudis und die Kataris wollen über den Islamischen Staat die Kontrolle auf die nordirakischen und syrischen Ölfelder gewinnen, was sie ja zum Teil auch geschafft haben, zumindest im Bereich Mosul. Und die Kurden sind für den Westen teilweise nützlich, nämlich die Basani-Kurden in Erbil, die kurdische CDU, ich habe den Laden jetzt kennengelernt da, und weiß, wie korrupt die sind und seit wie vielen Jahren die mit der Türkei Geschäfte machen. Und die PKK-Kurden, PID, YPG, YPG, die Kämpfer und so weiter, die Kämpferinnen und so weiter, die stören. Die stören, aber insofern, als sie unter Kontrolle gehalten werden müssen, weil sie den Islamischen Staat ein Stück weit aufhalten können. Man muss sich dann noch mal genau angucken, warum es da die momentanen Widersprüche gibt zwischen USA und Türkei. Die Türkei will nämlich in diesem Spiel selbst mitspielen. Die Türkei will selbst die Kontrolle haben über dieses Gebiet, über die Ölfelder und so weiter. Erdogan träumt von dem Sultanreich, der neue Großsultan. Ja? Das ist seine Politik. Und deshalb unterstützt er IS, weil auch von ihm IS aus instrumentalisiert werden soll. Und dann guckt euch bitte mal genau an, was die Amis machen. Das muss man sich nicht genau angucken. Die haben Waffensysteme, die treffen auf Zentimeter genau. Auf Zentimeter genau, aus Entfernungen von 30, 40, 50 Kilometer. Pavebomben zum Beispiel, Lasergesteuert und so weiter und so fort. Leute aus Kobani haben berichtet, sehr oft haben sie daneben geschossen. Nicht wirklich im Zentrum gelegen. Immer nur gerade so viel, dass einigermaßen ein Gleichgewicht der militärischen Kräfte gehalten werden konnte und so weiter. Von daher ist den Kurden ganz eindeutig zu raten, insgesamt achten auf die Selbstständigkeit, die eigene Bewaffnung, die entsprechende Unterstützung, auch der Versuch, die Organisation am schweren Kampf heranzukommen, damit dieser Kampf gestanden werden kann und sich vor allen Dingen darauf besinnen, dass eigentlich alle kurdischen politischen Kräfte in diesem Jahrhundert und im letzten Jahrhundert immer wieder vor Großmachtinteressen vorgespannt worden sind, aber seitdem es die PKK gibt, funktioniert das auf dem Gebiet nicht mehr. Das ist der Punkt, das ist eine politische Frage, die da stattfindet. Und ich möchte hier an dieser Stelle dazu aufrufen, dass wir hier in Siegen ganz konkret und ohne arrogante Überheblichkeit in diesem üblichen linksradikalen Quatsch, der da stattfindet, ja? Ganz ohne Überheblichkeit und Arroganz, dass da immer wieder postuliert wird, dass man das in Frage stellt und so anders betrachtet und so weiter. Konkret, praktisch Solidarität organisieren. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem kurdischen Genossen gesprochen, der hat mir gesagt, jeder gespendete Euro führt dazu, dass eine Kämpferin in Kobane 3 Tage kämpfen kann. Jeder gespendete Euro. Hier. Und das ist unsere Aufgabe, meine Überzeugung. Ab morgen morgen Nachmittag ab 15 Uhr im Rahmen des Weihnachtsmarktes hier in Siegen bis Weihnachten, also insgesamt 17 Tage, jeden Tag von 15 Uhr bis 18, 19, 20 Uhr in der Höhe bei Karstadt da oben, ein größerer Infostand statt, bei dem auch was zu essen verkauft wird, Tee, Kaffee, Suppe und so weiter, aus Betten gesammelt werden für Kobani, für Sod. Und ich möchte die hier Anwesenden auffordern, und zwar alle, die immer gerne zu so Veranstaltungen gehen und einen schönen Abend verleben und nachher ist es dann vorbei. Man hat was Interessantes aus der Welt gehört und so weiter. Aber man kann ja konkret was machen. Wir können konkret was machen. Ich rufe euch dazu auf, diesen Infostand die nächsten 14 Tage bis 17 Tage konkret täglich zu unterstützen. 2, 3, 4 Leute zusätzlich zu den Kultusminder sind unterlassen. Und wir werden ja von uns linke Kreisverband auch da sein. Und dann kann man mit Spendenbüchsen rumgehen und Spenden für Kobani sammeln. Es gibt nämlich gerade im Moment in der Bevölkerung eine große Achtung und Solidarität. Und das sollten wir jetzt nutzen. Dazu rufe ich auf, ganz konkret. Leute, ihr müsst was tun, wenn ihr das ernst meint, hier Solidarität üben zu wollen. Das kann nicht mehr beim Pölpel, wie die Kurden sagen, bleiben. Das ist nicht mehr die Situation. Wir müssen raus auf unsere Sofa-Ecken. Noch Fragen übrig auch vielleicht? Oder gibt es andere Meldungen? Wenn du noch weiter beantworten möchtest, also wenn du hattest ja, da waren ja noch ein paar Fragen. Das sieht ja auch, ne? Ja, ich danke für die Ausführungen, würde ich auch zustimmen mit der Ergänzung, dass das ja nicht so einfach ist und nur Beispiel Saudi-Arabien, das saudi-arabische Königshaus hat natürlich schon sehr große Angst bekommen, dass der islamische Staat als nächstes Ziel die Befreiung der geheiligten Städten Mekka und Medina sich vornimmt und dieses saudische Königshaus stürzt. Dieses wahhabitische Sauditum ist zwar auch ultra-reaktionär, also wie der IS, aber aus Sicht des IS ist das auch verkommen und ich glaube auch als ungläubig angesehen. Insofern ist es für Saudi-Arabien nicht so einfach. Katar ist mal eine andere Geschichte. Genau, es ist eben diese Weltlage heute, es ist eben dieses Chaos. Also Immanuel Wallerstein, dieser Weltsystemtheoretiker, spricht ja von der Übergangszeit von dem kapitalistischen Weltsystem zu etwas anderem in den nächsten Jahrzehnten, 50 Jahre, sagt er oder so. Bloß was danach kommt, das ist vielleicht sogar schlimmer als das, was wir jetzt haben, ist so seine These. Aber es gibt dieses Zeitfenster auch für emanzipatorische Möglichkeiten. Das ist so die These von diesem Wallerstein, die ich ganz interessant finde. Und mit diesem Chaos, das heißt auch, man sollte nicht mehr so denken, es gibt da die USA, Russland und so und die haben große Pläne und die können dann praktisch diese Pläne auch umsetzen, sondern sehr viel Try and Error und auch ja, Maßnahmen, die einfach inkonsistent sind und hängen bleiben, wie zum Beispiel diese Autobahn von der Türkei Richtung Syrien, die jetzt nicht genutzt wird. Also das ist, wird man ganz viele Fälle finden. Auch eine Frage, zum Beispiel die Deutschland spielt auch eine Rolle, zum Beispiel Pierre Vogel. Die bildet auch jüngliche Leute, also selber Deutschen, und die schicken nach Deutschland. Also warum auch, also wieder, warum Deutschland tut nicht was? Also Pierre Vogel, der ist auch selber ein Deutscher und er bildet jüngliche Leute und man schickt das nach Rojava. Und plus nach Rojava, nicht andere Städte, nach Kobane. Also da würde ich gerne noch was zu sagen, weil das ist nämlich nicht ganz richtig. Deutschland tut schon was. Nur die Frage, was und wie? Deutschland liefert jetzt in gewissem Umfang ältere Bundeswehr-Waffenbestände nach Erbil an die kurdische Zivilisation. Ja? Da sind wir gegen, weil wir prinzipiell gegen die Aufweichung des Waffenexportsverbots sind. Aber Tatsache ist, sie tun es. Sie bilden auch bei einer militärischen Einheit, die ist gar nicht so weit entfernt von hier unten, Südhessen bzw. Nordbayern, kurdische Peschmergas aus Erbil aus. Dahinter steckt auch das deutsche Interesse an dem Öl. Man muss dazu wissen, dass seit mittlerweile anderthalb Jahren dieser, wie heißt er noch, der ehemalige Pflüger, Norbert Pflüger, CDU-Staatssekretär und so weiter, ein Beratungsbüro für die deutschen Energieverbände in Erbil unterhält. Seit anderthalb Jahren wird das betrieben. Und das ist das, was Deutschland tut. So, ich meine, es hat einen Vorteil, das muss ich, da sind wir vielleicht nicht ganz einer Meinung, einen Vorteil hat es, ne? Da Erbil so organisiert ist, wie es ist, eigentlich ist es ein riesiger Markt und korrupt bis in die Knochen. Ne? Tauchen mittlerweile von den Schwerklamotten, die nach in den Nordirak kommen, auch Sachen in Kobane auf. Das ist das Positive. Sie haben, seit kurzem haben sie wieder Panzerabwehrraketen. Das ist ein Fortschritt. Von daher kann ich persönlich damit leben. Soll ich weitermachen? Ja, ich würde sagen, du schaust mal noch, dass du die Sachen, die du jetzt noch aufgeschrieben hast, noch beantwortest. Ja, die Frage mit diesem Werben vom Islamischen Staat in Deutschland, das würde ich gerne zurückgeben, weil ich glaube, wir müssen doch auch hier irgendwas mitkriegen von den Aktivitäten von Salafisten, von entsprechenden Moschees und so. Das wäre auch interessant, müssen wir jetzt nicht im großen Kreis vielleicht, aber vielleicht gibt es auch was zu berichten, an, dass die auch werben oder dass es so Stimmungen gibt unter Jugendlichen, die man so mitkriegt. Das ist ja, also in Hamburg kenne ich das, ist ein Riesenproblem, auch zum Beispiel bei alevitischen Familien, dass da Jugendliche geworben werden für den IS, wo man denkt, das passt ja eigentlich gar nicht. Also das sollte man sich sicher gesondert nochmal angucken. Können wir vielleicht nicht heute Abend ausführlich machen, aber ich wollte einfach sagen, diese Frage von, wie ist das mit, ich sage jetzt mal, deutschen Linken und kurdischen oder türkischen Linken in Deutschland, sagen wir jetzt mal, oder konkreter PKK-Bewegung in Deutschland und so der linksradikalen deutschen Bewegung, wie sehe ich das mit dem Zusammenkommen? Und ich glaube, es geht um mehr. Es geht darum, dass man von einer deutschen Linken zu einer Linke in Deutschland kommt, die von vornherein so was Transnationales hat und wo so ein vielfältiges, ich sag mal, migrantisches Element tonangebend auch ist. Ich hatte gestern eine ganz tolle Erfahrung, da war ich in der Uni in Köln eingeladen zum Thema PKK-Verbot. Das war nochmal für die Demo am Samstag im Vorlauf. Und das Publikum war eine Reihe von so erkennbar deutsch aussehenden Studierenden, eine Reihe von kurdischen Freundinnen und Freunden, aber auch eine Studentin, die also vietnamesischstämmig ist, die Eltern vietnamesische Linke und ein Mensch, der im griechischen Teil Zyperns aufgewachsen war und die PKK aus dem griechischen Teil Zyperns kennt und noch so ein, zwei Leute, die eine ganz andere Sozialisierung und Erfahrungswelt hatten. Und da merkte man, es wurde ganz anders diskutiert und es kam nicht diese so Wir-Ihr-Fragestellung auf, sondern es war von vornherein so ein Blick über den Tellerrand schon eingebaut in diese Diskussionsrunde. Und ich glaube, das müssen wir untersuchen, wie eigentlich, also wie kommen wir zusammen, sag ich mal, wir als deutsche Linksradikale, wo sind die Ausschlüsse von anderen Menschen, die andere Erfahrungshintergründe haben? Und wie kann man das überwinden? Und da finde ich so die Zusammenarbeit mit kurdischen Vereinen oder auch dem kurdischen Studierendenverband oder kurdischer Jugend kann da auch so ein Türöffner sein, noch weiter über den Tellerrand rüber zu kommen und jetzt nicht einfach nur zu sagen, es gibt dann das deutsch-kurdische Bündnis, sondern man schlägt den Bogen direkt weiter. Das wäre, glaube ich, das, was wirklich nötig wäre, weil man, glaube ich, so auch sonst schon rein so defensiv gedacht, die Gefahren gar nicht in den Griff bekommen kann, die jetzt so auch in der Luft liegen. Und sowas wie der Islamische Staat hat doch das Potenzial für so eine Form von globalem Faschismus, der sich eben direkt gegen alles Progressive richtet, die also ganz explizit alles angreifen, was irgendwie progressiv emanzipatorisch ist. Und die sind ja transnational, diese Dschihadisten. Die erkennen keine Grenzen an, die vereinen die Leute aus aller Welt und machen sie alle gleich als Kämpfer gegen die Ungläubigen. Und verglichen zum Islamischen Staat sind die Linken oft noch eher sehr national getrennt. Das dazu, ich denke, da kann sich ja einiges tun. Die Demo am Wochenende, ich kann nur dafür werben, da hinzukommen, die ist ja gestern quasi verboten worden durch eine Auflage. Es war eine super Demo-Route genehmigt durch die Innenstadt an zwei großen Weihnachtsmärkten vorbei, mit der Polizei ausgehandelt letzte Woche. Dann hat sich gestern der Kölnische Einzelhandelsverband zu Wort gemeldet in der Presse und Medien. Das geht ja gar nicht, Weihnachtsgeschäft wird geschädigt. Und heute sagt die Polizei, vorgestern Einzelhandelsverband, gestern die Polizei, wir nehmen die Sorgen der Bürger ernst und sagen, oh, sie haben plötzlich entdeckt, dass da ja sowieso gewaltbereite Leute kommen, die Kurden und die Linksradikalen. Deswegen keine Demo, sondern man soll praktisch beim Auftakt stehen bleiben, eingekesselt von den Bullen da am Friesenplatz. Das ist das Konzept für Samstag. Dagegen wird geklagt und wir sagen, wir machen die Demo in jedem Fall. Es ist ein bisschen wie vor dieser Blockupy-Demo vor 3 Jahren, wo dann auch die Demo verboten wurde und es eine mobilisierende Wirkung hatte. Das würde ich auch versuchen zu transportieren. Also wer bis jetzt sich gedacht hat, ach, fahre ich nach Köln Samstag oder nicht, ist jetzt wirklich, also ich sag mal, reizvoll, aber auch sehr wichtig, dahin zu kommen und sich dieses Verbot nicht einfach gefallen zu lassen. Also auch gegen dieses Verbot zu demonstrieren, was ein Riesenskandal ist. Das ist ja auch nicht so weit. Kann man, ich habe es da vorüber. 13 Uhr, Friesenplatz in Köln. ist der Auftakt, am besten so in Gruppen kommen, ein bisschen gucken, wie es dann aussieht. Also ich habe die letzte Information von heute Nachmittag, dass vor dem Oberverwaltungsgericht das Demokrat aufgehoben worden ist. Ach. Also dieser, ich weiß nicht, ob das hat mich noch nicht erreicht. Ob das wirklich sicher ist, weiß ich nicht. Hm. Angeblich soll die Demo so wie geplant stattfinden. Aber wie gesagt, also wäre natürlich auch gut. Wäre ja blamabel dann für die Kölner Polizei. Die haben ja schon letztens diese Katastrophe gehabt mit diesem Hogeser-Aufmarsch, ja, mit den Hooligans in Köln. Und, ja. Wie gesagt, also nicht verifiziert. Jetzt kommt das genau. Und dann kommt natürlich auf die Frage mit dem protostaatlich, Stichwort. Ne? Vielleicht kannst du mal helfen, protostaatlich, wie kann man das übersetzen? Was? Vorstaatlich, quasi staatlich. Also gemeint ist natürlich dieses Rojava, das habe ich jetzt überhaupt nicht erklären können, aber es gibt da so eine Art Rätedemokratie, also mit angefangen von den Straßenzügen, Komitees, die gewählt werden, Frauen, Männer quotiert und schon so rätedemokratische Vorstellungen werden umgesetzt. Und klar, jede Art von Struktur ist ja in gewissem Sinne protostaatlich. Also auch die Selbstverwaltung von so einem linken Zentrum hat ja auch schon sowas wie so ein kleiner Staat. Man wählt Leute, es gibt Verantwortlichkeiten und so. Also ich finde, den Begriff der Protostaatlichkeit ist eher so ein bisschen demagogisch, wenn der so in der Jungle World steht. Was ich aber total wichtig finde, ist das kritische Untersuchen, was da läuft vor Ort. Und das ist schwierig, also in dem Format zu machen, wie das jetzt versucht wurde in der Jungle World in den letzten drei Artikeln. Das ist also ist überhaupt nicht erkenntnisfördernd und es gibt genug Leute, die da waren, auch anarchistische Leute aus Europa. Es gab so einen schönen Bericht von einem Schweizer Anarchisten oder Anarchistin, ist da einfach hingefahren, ganz unbefangen, hat mit Flüchtlingen gesprochen dann, also da, wo wir auch waren, in Zurich, die aus Kobani geflohen sind und hat dann eine Frau getroffen, dieser Aktivist oder Aktivistin, die hat erzählt, also mit dieser Rätedemokratie, das findet sie eigentlich ganz verkehrt. Sie finden es doch besser, man hätte echte Politiker, weil da muss man nicht ja alles selbst machen. Die würden dann bestimmen, was läuft. Und das wurde von diesem anarchistischen Besucher genommen als Beleg dafür, dass es durchaus vielfältige Meinungen gibt und auch durchaus Auffassungen, die denn das aus einer anderen Sichtweise falsch finden, überhaupt eine Rätedemokratie zu machen. Und meine Erfahrungen sind auch von dieser PKK-Bewegung, die habe ich ja ein bisschen näher studiert die letzten Jahre, dass durchaus auch die Leute, die am loyalsten der PKK gegenüber sind, auch oft die schärfsten Kritiker sind von dem, wie die Bewegung läuft. Das ist ja nicht monolithisch und man darf sich nicht täuschen lassen von dieser speziellen Stellung von Abdullah Öcalan. Der ist ja nicht irgendwie König oder Gott, sondern hat eine ganz spezielle Funktion, unter anderem auch als politischer Gefangener seit 15 Jahren in Einzelhaft. Das ist nicht so einfach zu verstehen, warum eben die Öcalan-Unterstützung so zentral ist für die PKK-Bewegung. Das wäre nochmal ein Thema für sich. Aber das ist sehr, sehr heterogen. Es gibt da sozialistische, anarchistische, aber auch ganz bürgerliche Elemente in dieser breiten Bewegung, die miteinander ringen um irgendeinen Weg zu irgendwas. Das nur dazu, aber das ist eben, erfordert auch in Kontakt kommen und sich austauschen.